Am frühen Donnerstagabend der höllischen Woche macht Danny im IGA-Supermarkt von Manitou seinen Wocheneinkauf. Das erledigt er gern an gerade diesem Wochentag, weil für die meisten Berufstätigen erst am Freitag Zahltag ist und daher ist auch jetzt nicht besonders viel los. Den eigenen Gehaltscheck, einer von den letzten 5 oder 6, will er morgen gleich auf sein Konto einreichen. Insgesamt hat er etwas über 3000 Dollar auf der hohen Kante, was nicht lange reichen wird. Er muss seiner Ex zwar keinen Unterhalt zahlen, schickt ihr aber mindestens jede zweite Woche 50 oder 60 Dollar. Das schuldet er ihr schon für die Probleme, die er ihr bereitet hat. Es graut ihm vor dem Anruf, mit dem er seine Lage wird erklären müssen, wobei sie wahrscheinlich schon Bescheid weiß. Bekanntlich gehen gute Nachrichten zu Fuß, während schlechte Flügel haben. Immerhin muss er seinen jüngeren Bruder Stevie nicht mehr unterstützen, der lebt zwar immer noch in einer Wohngruppe in Melody Heights, verdient aber vermutlich mehr als Dannys Wochengehalt. Vielleicht muss er am Ende noch mich unterstützen, denkt Danny, ich lach mich tot. Er steht gerade an der Fleischtheke und versucht sich zwischen einer 1- und einer 2-Pfund-Packung fettem Rinderhack zu entscheiden, das ist am billigsten, als ihn jemand von hinten laut anspricht. »Daniel Coughlin, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.« Es ist Gilbert, wer sonst? An diesem Abend hat er sein schwarzes Sakko gegen eine blaue Windjacke mit dem Schriftzug KBI auf der linken Brust getauscht. Die Rückseite der Jacke sieht Danny zwar nicht, weiß jedoch, dass da dieselben 3 Buchstaben stehen werden, nur größer. Gilbert hätte sich neben ihn stellen und mit normaler Lautstärke sprechen können und den Parkplatz hätte er dafür auch wählen können. Die anderen Leute an der Fleischtheke blicken sich um, worauf Gilbert natürlich abgezielt hat. »Ich habe Ihre Fragen doch schon beantwortet.« Danny wirft eine Packung Hackfleisch in seinen Einkaufswagen, 1 Pfund statt 2, es ist an der Zeit zu sparen. »Und auch für alle weiteren will ich meinen Anwalt dabei haben.« »Das Recht steht Ihnen zu«, sagt Gilbert mit derselben lauten Stimme. Danny denkt, dass sein rötliches, drahtiges Haar mit den Geheimratsecken beinahe wie eine Pfeilspitze aussieht, beziehungsweise das gefährliche Ende eines rostigen Speers. Die tiefliegenden Augen starren Danny an, als wäre der eine unbekannte Insektenart. »Das Recht auf einen Anwalt. Allerdings werden Sie auf der Polizeistation warten müssen, bis er dort eintrifft.« Dieselbe überlaute Stimme. Am vorderen und hinteren Ende der Fleischtheke versammeln sich allmählich immer mehr Leute. Manche schieben ihren Einkaufswagen vor sich her, andere gaffen nur. »Oder wir unterhalten uns hier. Ihre Entscheidung.« »Wo alle zuhören können«, denkt Danny, »das würde dir gefallen, was?« »Treffen wir uns in der Mitte. Gehen wir nach draußen.« Danny lässt Gilbert keine Chance zu widersprechen, sondern geht einfach an ihm vorüber, wobei er den Drang unterdrücken muss, ihm einen Rempler zu versetzen, und steuert den Ausgang an. Schließlich ist es nicht so, dass der Inspektor ihn zurückhalten könnte. Danny ist 20, wenn nicht 25 Kilo schwerer, und Gilbert trägt wieder keine Waffe am Gürtel, nur die Dienstmarke. Außerdem hat er seinen Ausweis an einem Band um den Hals gehängt. Danny sieht sich nicht um, ob Gilbert ihm folgt. Die Frauen an der Kasse haben ihre Arbeit eingestellt. 2 von ihnen kennt er aus der Highschool. Er kennt einen Haufen Leute aus der Schule, weil er dort arbeitet, seit er Wichita verlassen hat. Während die Glastür sich öffnet und ihn in die warme Kansas-Nacht entlässt, kommt ihm in den Sinn, dass niemand im Supermarkt ihn gegrüßt hat, obwohl einige ihn erkannt haben müssten, darunter 2 Lehrerinnen. Außer Reichweite des grellweißen Lichts, das durch die Supermarktscheiben auf den Gehweg fällt, dreht er sich zu Gilbert um. »Sie hetzen mich ja wie ein Stück Wild.« »Ich arbeite nur an meinem Fall. Falls jemand gehetzt wurde, dann die arme Miss Yvonne. Die haben Sie zu Tode gehetzt, oder etwa nicht?« Danny erinnert sich an irgendeine Gerichtsserie und erwidert, »Einspruch, Suggestivfrage.« »Wir haben Ihr Telefon durchforstet. Der Standortverlauf weist eine große Menge Lücken auf, die müssen Sie mir allesamt erklären. Wenn Sie das können.« Abgelehnt.